Jerry Lee Lewis, That Kind of Fool. Jerry Lewis zusammen mit Keith Richards von der CD Last Man Standing. Und falls so schön ist oder so kurios ist, noch einen Song von dieser CD. Diesmal ist Willie Nelson mit dabei und der Song, der heißt Couple More Years.